Anhang 1. Chile und die schwarzen Listen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Im Dezember 1942 veröffentlichte die Deutsche Handelskammer in Chile das Handels- und Industrieverzeichnis der in die schwarzen Listen einbezogenen Firmen in Chile, zu dem Zweck, den Betroffenen durch eine gegenseitige Kontaktaufnahme allmählich den vollen Genuss der Freiheit der Arbeit und des Handels wieder zu ermöglichen. 1942 enthielten diese Listen noch nicht viele Namen, die jedoch bis 1945 nachgetragen wurden. Aber die Zeitung Das Neue Zeitalter und ich waren darin aufgeführt. Auch Roberto Vigo Blanlot und Acción Chilena, die chilenische Tat, Juan Bardina und La Semana Internacional, die internationale Woche, Guillermo Bobillier, Herausgeber des Blattes El Roto, der Abgerissene, und andere. Ich war der einzige chilenische Schriftsteller, dem man diese Ehre zuteil werden ließ. Es war so, als ob man mir das Eiserne Kreuz verliehen hatte. In den schwarzen Listen war Jorge González von Marais, Chef des chilenischen Narzissmus, nicht aufgeführt, jedoch die Zeitung Trabajo, Arbeit. Auch Carlos Keller mit seinem Unternehmen Transportes Terrestres, Landtransporte, waren aufgeführt. Die schwarzen Listen hatten noch 4 Jahre nach Kriegsende Gültigkeit, wobei viele Existenzen, aufgebaut durch die Mühe und Anstrengung von Generationen, zerstört wurden. Für mich bedeutete dies, mich von meinem Haus trennen zu müssen, meine Bibliothek sowie überliefertes Familiengut zu verkaufen. Gemessen an dem Leiden der besiegten heldenhaften Völker war es nur wenig. Ich bin stolz darauf, das Martyrium der Besiegten in den äußeren Kriegen des Kali Yuga in diesem geringen Maße mitgetragen zu haben. Nachfolgend und als geschichtliches Dokument geben wir das Titelblatt der Broschüre, sein Vorwort und einige Seiten mit den Namen der in der schwarzen Liste der guten und demokratischen Sieger enthaltenen Privatpersonen wieder. Auch die Namen der Zeitschriften und Zeitungen. Diese Auflistung befindet sich im Buch »Der letzte Avatar« ab Seite 629. Anhang 2. Der runische Christos von Atlantis. 60.000 Jahre vor Christus lassen sich die Germanen in der Umgebung der Externsteine nieder. Über Generationen hindurch hielten sie hier das strahlende Zentrum Midgard aufrecht, wie sie ihr Land nannten, und Asgard, die Stadt der Rosen, der Asen. In jenen Zeitaltern, sich der Katastrophen der Natur bedienend, wird der riesige, gekreuzigte Gott in den 4. weichen Felsen der Externsteine eingeritzt, der 4. Rune Us entspricht. Er wird auch mit der Rune 18 Gibur von Geben identifiziert. Es ist die Rune des Asengottes, der in sein himmlisches Ursprungsland zurückkehrt, jenseits der Sterne mit dem Swastika Levogira. Das Steinzeitalter erstreckt sich über Hunderttausende von Jahren und ist reich an magischen Bauten und Grabmalen, Hünenbetten, Brunhildstühlen, Trojaburgen, Dolmen, Menhire, Kromlechs, bis 12.000 Jahre vor Christus. Aus dem unnatürlichen geistigen Stein wurde der gekreuzigte Gott der Externsteine in der Mitte Deutschlands geboren. Heute zeigt sein Antlitz keine bestimmten Gesichtszüge mehr, die durch die Zeit und das Klima verwischt wurden. Aber sein Haupt ist das der nordischen Könige. An der rechten Seite seines Brustkorbes hat er eine tiefe Wunde, die von einer Lanze herrührt, die Waffe der Jäger aus dem Steinzeitalter und dem Zeitalter des Cro-Magnon. Zarathustra wurde von einer Lanze verletzt und auch Krishna in seinem mysteriösen Toden. Es ist die ursprüngliche, magisch-heilige Tradition. Der gekreuzigte Gott ist Irman, Hermann, Er, Eros, Held, Heru, Cheru, der Cherusker. Es ist der Gottbaum Irmansul oder Irminsul, die 16. Rune Ir, die des Falles oder Eintritts in die Welt der demiurgischen, jehovitischen Materie. Sie entspricht dem Kampf und dem mystischen angenommenen Tod, dem Eingang durch das Fenster der Venus, dem Morgenstern, das ist Luzifer und ist Wotan. Somit ist der Asengott Wotan, der Gott-Mensch-Held, am Baume Irmansol des vierten Felsens der Externsteine gekreuzigt worden. Er ist von der Lanze des Lichtes des Morgensterns durchbohrt und durch den Abendstern, das ist Lilith, die Göttin Walküre, Brunhild, Shakti, Kundalini, auch Vovresalde, Isolde, Wegweiser Frau der Minnesänger, wieder auferweckt worden. Der siegreiche Krieger tritt durch die Tür der Venus aus in Richtung der schwarzen Sonne und des grünen Strahls. Brunhild Kundalini Shakti übergibt ihm die 18 Runen, die Chakras, ihm die Unsterblichkeit wiedergebend. Es ist der doppelte Stern, Venus, der des mythischen Todes und der Wiederauferstehung, der zweiten Geburt der Arier, der kriegerischen Einweihung Wotans und des esoterischen Hitlerismus. Die doppelte Rune Hag-Al, El-Ella und Ella-El, die absoluten Mann und Frau, die beiden Gral. 20.000 Jahre vor Christus beginnt das Bronzezeitalter. Während der heiligen Zeremonien der Germanen bei den Externsteinen ließen die eingeweihten Musiker, die Lurenbläser, ihre Luren erklingen. Diese uralten nordischen Instrumente besitzen 5 Haupttöne, entsprechend den 5 Zacken sichtbaren Lichtes des Morgensterns. Sie waren paarweise gestimmt. Der heilige Musiker trug Sandalen aus Leder, eine kurze Tunika aus Wolle und der Rest, einschließlich des Helmes mit den Hörnern, das Schwert und der Dolch waren aus Gold. Die Helden, Eros, Herus, Cheru, Cherusker, Cheru gleich Vasall. Es gibt an den Externsteinen auch einen Felsen mit einem Vasallenkopf. Die Arier verehrten den Baum Er-Man-Sol, die Rune Ir, die Rune Mann. Die beiden Runen zusammen, die Rune Hag-Al, sind der Gral. Der Baum war durch den vierten Felsen der Externsteine dargestellt, durch den gekreuzigten Gott Wotan, der runische Christos, der Christos von Atlantis. In Bezug auf den runischen Christos muss man große Vorsicht im Gebrauch der Runen walten lassen. Man darf sie nicht ohne göttliche Genehmigung und einer höheren Erkenntnis gravieren, sie könnten sonst Irrsinn hervorrufen und sogar den Tod bedeuten. Ihre Schwingungen müssen mit dem arischen Blut synchronisiert sein, im Verhältnis zu seiner größeren oder minderen Reinheit. Daher können sich die Juden nicht der Runen bemächtigen. Ihre Ausstrahlung ist ihnen feindlich und wäre vernichtend, tödlich für sie. Im esoterischen Dritten Reich war der sichtbare Gebrauch dieser magischen und heiligen Zeichen sehr eingeschränkt und nur von einigen wenigen Runen. In der Reichskanzlei, in anderen öffentlichen Gebäuden, in Berchtesgaden hat man sie nie graviert, außer der Swastika Levogira, die Rune Gibur und die Rune Sieg. Nicht einmal im Schloss der SS-Einweihung von Wewelsburg wurden viele Runen graviert. Die Runenlauteren, die Runenweisen erlaubten es nicht. Anhang 3. Venus, der Doppelstern der Einweihung des esoterischen Hitlerismus, der achtspitzige Stern. Venus ist der Stern der kriegerischen Einweihung des esoterischen Hitlerismus. Sie ist Luzifer, das schönste Licht. Sie ist der Morgenstern, wodurch die Krieger von Wotan, die Helden, die Viras, eintreten, um den feindlichen Demiurg zu bekämpfen, den einen Jehova. Sie treten bzw. fallen so ein, kopfüber, mit ausgestreckten Armen nach unten, die Rune Ür. Venus ist auch der Doppelstern, weil sie gleichzeitig der Abendstern Lilith, die Walküre Brunhild, Shakti Kundalini ist. Dadurch treten die triumphierenden Krieger aus, die auferweckten Viras, die in Divyas, in Götter verwandelt wurden, nachdem sie gestorben und auferstanden sind. Sie sind die Arier, die zweimal geborenen. Sie treten bzw. entkommen aus der Welt des Teufels aus. So, mit ausgestreckten Armen nach oben, die Rune Mann. Und nachdem sie über die Venusschwelle getreten und an der schwarzen Sonne, dem schwarzen Schacht, angelangt sind, sind sie bereits der absolute Mann, die Rune Ür und die Rune Mann zusammen, das heißt die Rune Hag-Al, Tod und Auferstehung, El-Ella, Nuss. Aber in Venus trifft der auferstandene Held auch seine Walküre wieder, seine Ella, auf Erden gestorben und er bekommt die Macht verliehen, sie vom Tode zu erwecken, ehe sie beide vom Sog der schwarzen Sonne, des schwarzen Schachtes, verschlungen werden. Und so verwandelt sich Ella in Ella-El, die absolute Frau. Das wird symbolisch mit der Doppelrune Hag-Al dargestellt, mit dem achtspitzigen Stern, dem Morgen- und Abendstern. El-Ella und Ella-El, dem wiederauferstandenen absoluten Mann und der absoluten Frau. Es ist der achtspitzige Stern, der Re-Che, der reinen Aria und des mystischen Vaterlandes, des magischen Vaterlandes von Chilimapu von Chile.